Böses Erwachen in Heidelberg. Kapitel 1. Emma Mörk schaut aus dem Fenster. Gerade kommt ihr Zug in Heidelberg an. So etwas habe ich hier ja noch nie gesehen, Emma staunt. Alles ist weiß. Überall auf den Dächern, auf den Bäumen liegt Schnee. Ob es in Stuttgart auch so viel geschneit hat, überlegt Emma. In Stuttgart wohnt Beate Beck, die Cousine von Emma. Die beiden sind sehr gute Freundinnen. Leider können sie sich nicht so oft sehen, denn Emma lebt und arbeitet in Norwegen. Aber jetzt hat sie eine Woche Urlaub. Ihr Flugzeug ist vor 2 Stunden in Frankfurt gelandet. In einer halben Stunde wird sie bei Beate sein. Emma freut sich. In den letzten Wochen hat sie viel gearbeitet. Endlich frei. Erst einmal ankommen und ausschlafen. Oh, sie gähnt. Und vielleicht fahren wir ja auch mal nach Heidelberg. Emma sieht wieder aus dem Fenster. Es hat angefangen zu schneien. Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. Wegen des Schnees kann der Zug leider nicht weiterfahren. Bitte haben Sie etwas Geduld. Wir informieren Sie so bald wie möglich. Wie bitte? Emma kann nicht glauben, was sie gerade gehört hat. Was passiert jetzt? Fragt sie sich laut. Na nichts, meint der freundliche ältere Herr, der Emma gegenüber sitzt. Der Zug kann im Moment nicht weiterfahren. Das passiert in diesem Winter oft. Es schneit zu viel. Er lächelt Emma an. Aber machen Sie sich keine Sorgen, normalerweise geht es schnell weiter. Fahren Sie häufig mit dem Zug? Fragt Emma. Oh ja, aber ich habe immer etwas zum Lesen dabei. Er hält eine Zeitschrift hoch. Emma liest: Anthropologie heute. Wie interessant, ruft Emma. Sind Sie Anthropologe? Na ja, nicht direkt. Ich bin Paläontologe. Der ältere Herr muss lachen. Aber ich bin jetzt 72 Jahre alt und schon lange in Rente. Aber früher war ich Professor und habe viel geforscht. Der Mann sieht auf einmal ganz verträumt aus. Emma lächelt. Sie findet den Professor sehr sympathisch. Ich habe hier unterrichtet. Der Mann zeigt aus dem Fenster. An der Universität Heidelberg. Kennen Sie Heidelberg? Ja, sogar ganz gut, antwortet Emma. Ich habe hier Deutsch gelernt und in einer Familie als Au-pair-Mädchen gearbeitet. Ich mag die Stadt sehr. Und ich habe hier in den 70er Jahren den Homo heidelbergensis untersucht, wissen Sie. Eine wirklich spannende Zeit, erzählt der Professor. Homo Hei? Fragt Emma. Homo heidelbergensis. Haben Sie noch nie etwas von dem Heidelberg-Menschen gehört? Der Professor sieht Emma überrascht an und beginnt mit seinem Unterricht. In der Nähe dieser Stadt wurde 1907 ein menschlicher Knochen gefunden, genauer gesagt ein Unterkiefer. Er war mehr als 600.000 Jahre alt, eine echte Sensation und sehr, sehr wertvoll. Emma hört dem Professor mit großen Augen zu. Und er ist immer noch hier? Der Professor schaut Emma an und erzählt weiter: Einmal sollte ich den Unterkiefer für eine Analyse in ein Labor nach Frankfurt bringen. Ich bin mit dem Zug gefahren, so wie jetzt auch. Aber das kostbarste Stück der menschlichen Geschichte lag auf dem Sitz neben mir, verpackt in weißes Papier und in einer ganz normalen schwarzen Stofftasche. Ich hatte die ganze Fahrt über Herzklopfen. Und dann? Fragt Emma. Zum Glück ist nichts passiert. Der Professor lächelt. Aber ich bin auch die ganze Zeit sitzen geblieben. Und ich musste wirklich dringend auf die Toilette. Er schüttelt lachend den Kopf. Auch Emma muss lachen. Ach, Entschuldigung, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Klaus Vogt. Er gibt Emma die Hand. Ich heiße Emma Mörk. Sehr angenehm, Frau Mörk. Und was machen Sie hier? Wenn ich richtig verstanden habe, kommen Sie nicht aus Deutschland? Im Moment mache ich Urlaub. Meine Cousine wohnt in Stuttgart und ich... Aber Professor Vogt hört Emma nicht mehr richtig zu. Immer wieder schaut er an ihr vorbei. Emma dreht sich um. In der Reihe hinter ihnen sitzt ein dünner, knochiger Mann mit dunklen Haaren und dunklen Augen. Er starrt Professor Vogt an. Als er merkt, dass Emma und Professor Vogt ihn auch ansehen, blättert er schnell in einem Prospekt. Wer ist das? Kennt Professor Vogt ihn vielleicht, denkt Emma. Sie fühlt sich plötzlich ganz komisch. Wie lange bleiben Sie in Deutschland? Fragt Professor Vogt. Er sagt kein Wort über den Mann, der hinter Ihnen sitzt. Eine Woche. Aber die letzte Zeit war sehr anstrengend. Vielleicht mache ich die Augen zu und versuche ein wenig zu schlafen. Was meinen Sie, wann fahren wir weiter? Das weiß ich nicht. Professor Vogt zuckt mit den Schultern. Er nimmt wieder seine Zeitschrift. Aber wenn wir in Stuttgart ankommen, wecke ich Sie. Vielen Dank. Emma macht es sich auf ihrem Sitz bequem, legt sich ihre Jacke über die Beine und schaut wieder aus dem Fenster. Draußen schneit es immer mehr. Emma macht die Augen zu. Viel geht ihr durch den Kopf. Wer ist der Mann hinter uns und warum hat er den Professor so angesehen? Im Halbschlaf bemerkt sie plötzlich eine Bewegung. Ist jemand an meiner Handtasche? Emma reißt die Augen auf, aber alles ist wie vorher. Professor Vogt sitzt ihr ruhig gegenüber und liest konzentriert in seiner Zeitschrift. Emma gähnt. Ich sollte jetzt wirklich ein bisschen schlafen, denkt sie. Sie nimmt ihre Handtasche, stellt sie neben sich auf den Sitz und schläft sofort ein. Aber sie schläft nicht gut. Immer wieder wacht sie auf, weil andere Reisende, und plötzlich ist sie fast alleine im Zugabteil. Auch der Professor ist weg. Komisch, wieso hat er mich nicht geweckt? Schnell dreht sie sich um, aber der Mann mit den dunklen Haaren ist auch nicht mehr da. Irgendwie ist Emma froh darüber. Draußen schneit es immer noch. Bestimmt fährt der Zug nicht mehr weiter, überlegt sie. Warum bleibe ich heute nicht einfach in Heidelberg? Es ist erst 13 Uhr. Emma nimmt ihr Handy und ruft Beate an. Aber sie kann nur auf den Anrufbeantworter sprechen. Hallo Beate, hier ist Emma. Der Zug ist in Heidelberg stehen geblieben, viel Schnee, ich komme erst morgen. Ruf mich bitte auf dem Handy an. Also bis dann. Tschüss. Emma nimmt ihren Koffer und ihre Handtasche und steigt aus.